Die japanische Forschungsgesellschaft für aktuelle Fragen stellte jüngst ins Internet einen Beitrag über die Umtriebe der USA und ihrer Anhänger zur Erdrosselung der Tiefwerke. Im Beitrag erwähnte man, dass der US-Imperialismus historisch die Machenschaften zur Erdrosselung der Tiefwerke einschließlich der nuklearen Drohung unaufhörlich verübt habe. Die USA und ihre Anhänger verstärkten die nukleare Drohung und die Sanktionen gegen die Tiefwerke, ein UNO-Mitgliedsland, was eine widerrechtliche Handlung sei, die gegen die UNO-Charta, die Völkerrechte und das Waffenstillstandsabkommen in Korea verstoße.